In diesem Brief hatte sie ihn in schärfster Weise und mit tiefster Entrüstung gerade wegen seines unedlen Benehmens Marfa Petrowna gegenüber getadelt, ihm vorgehalten, dass er Vater und Gatte sei und ihm schließlich zu verstehen gegeben, wie erbärmlich es von ihm sei, ein schutzloses und ohnehin schon unglückliches Mädchen zu quälen und noch unglücklicher zu machen. Mit einem Wort, lieber Rodja, dieser Brief ist so edel und ergreifend geschrieben, dass ich schluchzte, als ich ihn las, und auch jetzt noch kann ich ihn nicht ohne Tränen lesen. Außerdem kamen zur Rechtfertigung Dunjas die Aussagen der Dienstboten hinzu, die wie gewöhnlich viel mehr gesehen und gehört hatten, als selbst Herr Svidrigailow ahnte. Marfa Petrowna war schrecklich bestürzt und von Neuem erschlagen, wie sie uns selbst gestand, aber dafür von der Schuldlosigkeit Dunetschkas nun vollkommen überzeugt. Und schon am nächsten Tage, einem Sonntag, fuhr sie zunächst in die Kirche und flehte zur Mutter Gottes kniefällig und unter Tränen, ihr die Kraft zu geben, diese neue Prüfung zu überstehen und ihre Pflicht zu erfüllen. Aus der Kirche kam sie, ohne jemand anderen zu besuchen, geradewegs zu uns, erzählte uns alles, weinte bitterlich, umarmte Dunja voller Reue und bat inständig um ihre Verzeihung. Am selben Vormittag noch ging sie gleich von uns zu ihren Bekannten in der Stadt und überall erzählte sie unter Tränen und in schmeichelhaftesten Ausdrücken für Dunetschka von deren Unschuld und edlem Gemüt und Benehmen. Und nicht genug damit. Sie zeigte allen auch noch den eigenhändigen Brief Dunetschkas an Svidrigailow, las ihn laut vor und erlaubte sogar, Abschriften von dem Brief zu nehmen, was meiner Meinung nach schon zu viel war. So musste sie denn mehrere Tage nacheinander alle ihre Bekannten in der Stadt besuchen, weil manche es schon übel nahmen, dass anderen der Vorzug erwiesen worden war. Daher wurde eine Reihenfolge bestimmt, so dass man sie in jedem Hause zu einer festgesetzten Zeit erwartete und alle wussten, dass an dem und dem Tage Marfa Petrowna dort und dort den Brief vorlesen werde, und zu jedem Vorlesen kamen noch Gäste, auch solche, die den Brief schon ein paar Mal sowohl in ihrem eigenen Hause als auch bei Bekannten gehört hatten. Meiner Meinung nach war hierbei vieles, sehr vieles überflüssig, aber Marfa Petrowna hat nun mal so einen Charakter. Jedenfalls hat sie Dunetschkas Ehre vollkommen wiederhergestellt und die ganze Garstigkeit dieser Sache fiel wie eine untilgbare Schande ihrem Mann als dem Alleinschuldigen zur Last, so dass er mir zuletzt doch leid tat. Man ist fast schon zu streng mit diesem Wahnwitzigen umgegangen.